Anfang Dezember 2003 ging es immer stärker um die Finanzierung von Hartz IV. Vereinfacht gesagt, die Regierung wollte, dass eine zentrale Stelle zuständig ist. Die CDU hingegen wollte, was Roland Koch schon seit Jahren vorschlug, nämlich, dass sich die Kommunen selbst um ihre Arbeitslosen kümmern. Aus den Protokollen der Sitzungen geht immer wieder hervor, dass sich alle bewusst waren, dass es in diesem Ausschuss keine Einigung geben würde. Ein solches Verfahren werden wir so schnell nicht mehr erleben. Es hat insofern auch Erlebnischarakter, sagt einer. Als Reaktion der anderen ist im Protokoll vermerkt Heiterkeit. Ein paar Minuten später berichtet Gudrun Scheich-Walch aus einer der Arbeitsgruppen am 10. Dezember, sie hätten sich bei den Zahlungen an Kinder zu einer Umverteilung entschlossen. Zugunsten kleiner Kinder, zu Lasten etwas größerer Kinder. Fachleute sagen, diese Gruppe sei bislang zu gut bewertet worden. Ich war nicht gemeint. Das muss ich mir immer wieder sagen. Diese Leute kannten mich nicht. Sie hatten ihre eigenen Probleme, ihre eigenen Familien. Sie hatten eine Aufgabe, Zwänge, Interessen. Sie standen auf einem Schachfeld, auf dem sich manche besser und manche schlechter bewegen konnten. Ich glaube nicht daran, dass Politiker nur der Macht wegen in die Politik gehen. Die meisten, davon bin ich überzeugt, wollen die Welt tatsächlich verbessern, aber man vergisst das schnell, dass jede Entscheidung Menschen betrifft, die man nicht sieht und nicht hört und nicht bedenkt.